Abschnitt 10 von Großstadt von Dora Dunke. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Jessie. Der nächstfolgende Tag ließ sich noch wärmer an als der vorhergegangene. Gegen Mittag wurde es förmlich schwül, und Lena, die von einem kurzen Gang von ihrer Schneiderin nach Hause kam, meinte lachend, dass heute sicherlich noch ein Wunder geschehen und ein Gewitter aufziehen würde. Falb habe jedenfalls wieder einen kritischen Tag prophezeit. Lotte arbeitete an neuen Schulhüten für die drei Mädchen der Lehrerfrau. Sie war so ziemlich die einzige Kundin, die ihr von Frau Wohlgebrechts Empfehlungen übrig geblieben war. Da ihr aber Lena gestern ihre Tagegelder vom Februar mit einem ganz geringen Abzug eingehändigt hatte, sah Lotte die Dinge ausnahmsweise nicht ganz so schwarz wie gewöhnlich an. Heute Abend würde sie mit Gerhard zusammenkommen. Dann wollte sie sich noch einmal mit ihm besprechen, ob man die Dinge bis zum Sommer so weiterlaufen lassen könne. Oder ob sie versuchen solle, den Wirt zu bitten, sie aus dem Kontrakt zu entlassen. Trug Lena ferner so regelmäßig wie im Februar zum Hausstande bei, so würde es, angesichts einer auch nur kleinen Kundschaft für Frühjahrs- und Sommerhüte, bei der größten Sparsamkeit wohl angehen, die Wirtschaft noch ein Weilchen aufrechtzuerhalten. Als Lena heute so bald von ihrem kurzen Gang zurückkam, war Lotte sehr erfreut. Die große Einsamkeit lastete jetzt doppelt schwer auf ihr. Einigermaßen staunte sie freilich, als sie hörte, dass Lena wiederum den ganzen Tag über frei sei, ebenso wie gestern. Das würde doch nichts Übles zu bedeuten haben. Lena redete der Schwester einstweilen alle Bedenken aus. Sie wollte erst kurz vor dem Schlafengehen beichten. Lotte den ganzen Tag über mit einem vorwurfsvollen, verweinten Gesicht umhergehen zu sehen, das konnte sie nicht ertragen. Eigentlich wunderte sie sich selbst darüber, dass Lotte noch nicht hinter die Wahrheit gekommen war. Es war nur dadurch erklärlich, dass Lena die Schwester nur unvollständig in das Dienstreglement eingeweiht hatte und Lotte seit Weihnachten so verträumt war, dass sie Lenas Kommen und Gehen kaum mehr beobachtet hatte. Sie speisten schlecht und recht, aber ganz heiter bei offenen Fenstern. Und da das von Lena angekündigte Frühlingsgewitter noch keine Anstalten machte, heraufzukommen, machten sie nachmittags einen Spaziergang miteinander. Abends setzte Lotte das Abendbrot um eine Stunde früher als sonst auf, zum großen Unbehagen Lenas, denn nun musste sie endlich sprechen. Besonders da Lotte, wie sie ihr sagte, gleich nach dem Abendessen noch einen Gang vorhatte. Heute, wo die Schwestern so vertraut miteinander waren wie seit lange nicht, würde Lotte, wenn Lena danach gefragt hätte, ihr sicherlich die beabsichtigte Zusammenkunft mit Gerhard Schmidtlein nicht verheimlicht haben. Aber Lena fragte nicht, sondern druckste, während sie widerwillig an ihrem Wurstbrot herumkaute, daran herum, wie sie Lotte die peinliche Angelegenheit am schnellsten beibringen könne. Lotte gab endlich ganz arglos selbst die Handhabe dazu, indem sie sagte, »Wann hast du morgen Dienst, Lena? Doch wahrscheinlich sehr früh nach diesen zwei freien Tagen.« »Jetzt oder nie«, dachte Lena und platzte mit einem »Gar nicht, ich bin entlassen« heraus. Lotte starrte sie erst mit großen Augen, die vor zorniger Erregung ganz dunkel waren, an. Dann brach sie wie gefällt zusammen und laut schluchzend fiel sie mit dem Kopf vornüber auf den Tisch. Lena sprang hinzu, aber Lotte wehrte sie heftig ab. »Lass, lass, nun ist alles aus. Das ist das Letzte«, wimmerte sie. Und einen solchen Zorn hatte das sanfte, zärtliche Geschöpf in diesem Augenblick auf die Schwester, die ihr so kaltblütig den Verlust der letzten wirtschaftlichen Grundlage ankündigte, dass sie so, wie sie da war, aus dem Zimmer hinaus und über den Hof ins Freie lief, um sich zu dem einzigen Halt, den sie nun noch besaß, zu Gerhard Schmidtlein zu flüchten. Als sie auf die Straße kam, fielen die ersten Regentropfen auf ihr wirres Haar. Ein schwüler, schwerer Wind schlug ihr in das heiße Gesicht, und von fern her grollte der erste Donner. Lotte lief mehr als sie ging, an den wenigen Häusern vorüber bis zu der kleinen Leihbibliothek. Dichter fiel der Regen. Und die leichte, weiße Hausbluse, die sie trug, war schon fast völlig durchnässt, als sie die niedere Ladentür aufstieß, dass die Glocke laut und schrill anschlug. In demselben Augenblick zuckte der erste fahlblaue Blitz durch das offene Fenster. Gerhard war allein im Laden, als Lotte so plötzlich eintrat. Die Hand über die Augen gelegt, hatte er in Gedanken verloren dagesessen. Jetzt sprang er auf und streckte ihr die Hände über den Ladentisch entgegen. Auf den ersten Blick sah er, dass irgendetwas Besonderes mit ihr vorgegangen sein müsse. »Geh hinein, Lotte, die Lampe brennt schon. Ich lasse den Laden sofort schließen. Minna mag das besorgen.« In wenigen Minuten war er bei ihr. Sie saß zusammengekauert in dem hochbeinigen Lehnstuhl der Tante und hielt das Gesicht in den Händen vergraben. Er kniete neben ihr nieder wie das letzte Mal, als sie am Tage der Abreise von Frau Wohlgebrecht bei ihm gewesen war, und ihre Hände küssend, die ihr eiskalt im Schoß lagen, bat er zärtlich: »Lotte, liebes Kleines, was ist denn geschehen?« Stockend und schluchzend erzählte sie ihm alles. Sie hatte kein Geheimnis mehr vor ihm. Dass Lena ihre Stellung verloren, dass sie nun nicht wüsste, wovon sie leben sollten. Und zuletzt leise, sich über ihn beugend, flüsterte sie ihm ins Ohr, was sie sich bisher selbst nicht eingestanden. Die dunkle Angst um Lena und Bornstein. Er tröstete sie, so gut er konnte. Er strich ihr das feuchte, wirre Haar aus der Stirn und küsste sie, sich übermächtig beherrschend, sanft auf den Mund. »Lass nur, mein Kleines, ich arbeite schon für dich mit, wenn du nur manchmal bei mir bist.« »Und Lena?« »Lass doch Lena, die ist aus anderem Holz geschnitzt, die wird schon durchs Leben kommen. Die klammert sich an ihr Recht auf Glück. Glaube mir, die ist nicht so zaghaft wie du.« Lotte war aufgesprungen und ans Fenster getreten. Erst ein plötzlicher, greller Blitzstrahl und gleich darauf ein heftiger Donnerschlag scheuchten sie zu Gerhard zurück. Er stand mitten im Zimmer und sah mit einem ihr rätselhaften Ausdruck zu ihr hin. »Oh mein Gott, wenn sie ihn doch nur ganz verstanden hätte! Wenn sie ihm hätte ganz vertrauen können. Ihm, dem Einzigen, der sie wirklich lieb hatte auf der Welt, das letzte Herz, das sie besaß. Warum hatte sie niemand, der ihr sagte, was Recht und Unrecht war in dieser Wirrnis ahnungsschwerer Gedanken und Gefühle? Wenn die Mutter gelebt hätte, dass sie sie hätte fragen können, darf ich ihn lieben, wie er geliebt sein will? Darf ich ihm vertrauen?« Aber die Mutter gab keine Antwort mehr auf ihre verzweifelten Fragen. Sie war verstummt auf ewig. Niemand konnte ihr raten als ihr eigenes Herz, und das schlug ihm in brennender Zärtlichkeit entgegen. Er sah es ihr an, was in ihr vorging, aber er rührte sich nicht. Mit heißen, hungrigen Augen folgte er jeder ihrer Bewegungen. Erst als sie nun einen Schritt auf ihn zumachte, öffnete er weit und sehnsüchtig die Arme. Kampfesmüde stürzte sie an seine Brust, und während er sie heiß und immer heißer umschlang und ihr Hals und Antlitz mit glühenden Küssen bedeckte, stammelte sie halb besinnungslos: ich liebe dich, ich liebe dich, tu mit mir, was du willst.« Mit geschlossenen Augen lag sie in seinen Armen, und die Wellen seiner lang zurückgedrängten Leidenschaft brachen über ihr zusammen, und in dem lodernden Wonnebrand, den er geträumt hatte, hielt er die Geliebte umschlungen zu überseligem Rausch. Draußen aber tobte der Sturm, prasselte der Regen gegen die niederen Fenster, krachte der Donner, und die grellblauen Blitze des Frühlingsgewitters erhellten die Liebesnacht der endlich Überwundenen. Draußen in der Natur hatte sich ein jäher Umschlag vollzogen. Auf die warmen Vorfrühlingstage war wieder Winterkälte gefolgt, und in dem Blumengeschäft von Schmied, in dem Lena seit ein paar Tagen als Volontärin arbeitete, mussten alle die Vorsichtsmaßregeln zur Erhaltung und Verpackung kostbarer Pflanzen wieder angewendet werden, die sonst nur der Höhepunkt des Winters vorzuschreiben pflegt. Der Einblick, der ihr in das Geschäft gewährt wurde, machte Lena große Freude. Zuversichtlich war sie davon überzeugt, dass sie es in dieser Branche zu etwas bringen würde. Selbstständig zu sein, frei disponieren zu dürfen, ihrer Vorliebe für alles Schöne, Dekorative die Zügel schießen lassen zu können, dünkte ihr sichere Gewähr für Erfolg. Bei den kleinen Diensten, die man von ihr verlangte, zeigte sie in der Tat eine bedeutende Geschicklichkeit. Ja, mehr als das, ein ausgesprochenes Talent. Die schwere Kunst des Bindens ging ihr bald so geläufig von der Hand, als ob sie sie ihr Leben lang geübt habe. Und in geschmackvollen Zusammenstellungen von Blumenarrangements übertraf sie bald die meisten der seit Jahren angestellten jungen Damen. Dem Chef des Berliner Hauses Schmied war es sehr angenehm, seinem langjährigen Kunden schon nach 14 Tagen eine ungewöhnlich befriedigende Auskunft über seinen Schützling geben zu können. »Fräulein Weiß ist förmlich prädestiniert für unsere Kunst«, versicherte er zu wiederholten Malen und fügte hinzu, dass er glücklich sein würde, wenn er eine solche Kraft für sich selbst gewinnen könnte. »Ein wahrer Segen, dass die junge Dame sich draußen im Westen etablieren will. Die Konkurrenz würde uns sonst bange machen können.« Bornstein klopfte dem verbindlichen Herrn mit protegierender Geste auf die Schulter. Er nahm die Bewunderung auf, wie sie gemeint war, als ein liebenswürdiges Kompliment. Aber er konnte es seiner Eitelkeit nicht versagen zu erwidern, dass das Haus Weiß jedem Wettbewerb mit dem Hause Schmied aus alter Freundschaft aus dem Wege gehen werde. Gleich in den ersten Tagen des März war in der Potsdamer Straße zwischen Kurfürsten- und Bülowstraße unter Mehlmanns Oberaufsicht ein hübscher Laden mit einem sehr geräumigen Schaufenster und einer behaglichen kleinen Wohnung gemietet worden. Mehlmann engagierte auch das notwendige Personal und hatte sich anheischig gemacht, am 1. April morgens ein fix und fertig ausgestattetes Geschäftslokal zu übergeben. In dem Schaufenster sollten nur Dalor Produkte prangen. Bornstein und Lena gaben ihre Zustimmung. Die Maßregeln des Alten mussten respektiert werden, wenn man's nicht mit ihm verderben wollte. Und Lena war viel zu klug, um nicht zu wissen, wie nötig sie Mehlmanns Gefälligkeiten noch haben würde. Darum schluckte sie auch den Wunsch herunter, die Blumenarrangements für das Schaufenster selbst zu machen. Um sich aber als zukünftige Prinzipalin nicht ganz hinten ansetzen zu lassen, mahnte sie den Alten nachdrücklich, bei der bitteren Kälte, die noch immer herrschte, recht vorsichtig bei dem Transport zu sein. Sie war stolz, bei dieser Gelegenheit ihre bei Schmied jüngst erlernte Weisheit an den Mann bringen zu können. Der Alte murmelte etwas von langem Winter, der ihr bei ihrer Unerfahrenheit teuer zu stehen kommen werde, versprach aber im Übrigen, alles bestens zu besorgen. In Frau Wohlgebrechts kleinem Stübchen neben der Leihbibliothek war von den hartnäckigen Winterlaunen, die so manchem zu schaffen machten, nicht viel zu spüren. Der ganze Raum schien wie von Sonnenschein und Rosen durchstrahlt und durchduftet zu sein. Auf dem schwarzen Rosshaarsofa saß Gerhard und schrieb mit heißen Wangen und flammenden Augen ein Frühlingsdrama, das er schon lange knospend in der Brust getragen und das nur Lottes Küsse bedürft hatte, um zur Blüte aufzuspringen. Seine ganze Zukunft, so schien es ihm, hing an diesem Stück. Dieser eine Wurf sollte ihn unter die ersten reihen. Und dazu war Lottes Liebe, ihre völlige Hingabe ihm nötig gewesen. So wie er sie jetzt besaß, war sie ihm Weib, Modell und Muse zugleich. Er bedurfte ihrer steten Nähe, um schaffen zu können. Sobald ihm ein Gedanke, eine Form versagte, riss er sie an sich und berauschte sich an seinen eigenen heißen Liebkosungen aufs Neue für sein Werk. Lotte hatte sich anfangs geweigert, den ganzen Tag über bei Gerhard zu sein. Nachdem er ihr aber mit Bitten und Flehen und tausend Liebesbeweisen klargemacht hatte, dass er nur dann etwas zu leisten imstande sei, wenn sie an seiner Seite bliebe, seiner Sehnsucht jeden Augenblick erreichbar. Nachdem er ihr versichert, dass jedes andere Mädchen, nachdem es sich dem Geliebten in freier Liebe hingegeben, noch zu ganz anderem sich verstehen, ganz zu ihm halten, unter einem Dach mit ihm leben würde, hatte sie endlich nachgegeben. Und sie kam und blieb über alles gern. Lena, die ganz in einem neuen Leben aufging, war ihr fremd und fremder geworden. Und was sollte sie allein in ihren vier öden, toten Wänden, vor denen ihr graute, seit sie das warme Leben in Gerhards Armen, an Gerhards Herzen kennengelernt hatte? Heimlich gestand sie sich, dass sie ihm dankbar sein müsse, dass er nicht auf einem völligen Zusammenleben bestand. Denn im tiefsten Innern ihres Herzens fühlte sie, dass sie schwach genug gewesen wäre, es ihm nicht zu weigern. Was hatte sie auch zu verlieren? Auf wen Rücksicht zu nehmen? Fremd, wie sie nach Berlin gekommen war, war sie geblieben. Niemand außer Gerhard hatte je nach ihr gefragt. Lena ging ihre eigenen Wege, der Vater kümmerte sich nicht um sie. Die einzige, die ihr Gewissen schlagen machte, war die tote Mutter. Und doch, wenn sie aus seligen Gefilden zu ihr niedersehen konnte, abgeklärt und rein, keinen irdischen Vorurteilen mehr unterworfen, gönnte sie ihrem Kinde vielleicht das warme, zärtliche Plätzchen am Herzen des geliebten Mannes. Und noch eins gab es für Lotte, das ihr in zaghaften Stunden Mut einflößte. Sie war keine große Menschenkennerin, aber so viel sagte sie sich doch. Gerhard war jung, war wandlungsfähig. Der Traum von der freien Liebe, in der allein er heute Heil und Seligkeit sah, würde vorübergehen. Und wenn sie dann beide so viel erworben hatten, dass sie einen Hausstand gründen konnten, würde er sie heiraten und niemanden würde sie mehr zu fürchten und zu scheuen haben. Selten waren die Stunden, in denen sie so klügelnd sich selber Mut machen musste. Nach der langen Zeit herber Not und zehrender Sorge, unausgesetzten Widerstandes gegen Gerhards Liebeswerben, ließ Lotte sich jetzt willenlos dahintragen von den sanft einlullenden Wellen ersten zärtlichen Liebesglücks. Am 1. April verließ Lena die Wohnung in der Zimmerstraße, um in die behaglichen Zimmer neben ihrem Geschäftslokal überzusiedeln. Ihren Anteil an der Miete hatte sie Lotte bis auf Weiteres bezahlt. Bornstein, der in der letzten Zeit öfter nach der Zimmerstraße gekommen war, hatte zwar den Vorschlag gemacht, Lotte möge im Guten versuchen, aus dem Kontrakt zu kommen. Für sie allein würde ja eine Stube und Küche anderswo am Ende genügen. Gerhard aber, der übrigens absichtlich noch niemals mit Bornstein zusammengetroffen war, wollte davon nichts hören. Lotte sollte in seiner unmittelbaren Nähe bleiben und nicht durch lästige Wohnungsveränderungen aus ihrem Frieden herausgerissen werden. Es würden sich schon Mittel und Wege finden, das nötige Geld aufzubringen. Einstweilen hatte er freilich Anstalten gemacht, das gerade Gegenteil zu erreichen. Er hatte an Frau Wohlgebrecht geschrieben, dass er zum 1. Oktober aus ihrem Geschäft ausscheiden müsse. Er könne es nicht länger verantworten, seine Zeit und seine Kräfte derartig zu zersplittern. Er würde bis dahin soweit sein, nicht nur auskömmlich, sondern glänzend von seiner Feder leben zu können. Ursprünglich hatte er der Tante gleichzeitig eine Andeutung über seine und Lottes Beziehungen machen wollen, da er wusste, wie lieb die alte Frau das Mädchen hatte. Dann aber war er davon zurückgekommen. In ihrer bürgerlichen Beschränktheit würde Frau Wohlgebrecht zweifellos gleich von heiraten sprechen. Und auf seine Erwiderung, dass die Verhältnisse das nicht gestatteten, in ihrer grenzenlosen Güte und Familienliebe jede denkbare Unterstützung anbieten. Seine Ablehnung hätte ihn dann leicht undankbar erscheinen lassen können. Und das wollte Gerhard der Tante gegenüber nicht sein. Es würde ihr schon wehe genug tun, dass er die Stellung bei ihr aufgeben wollte. Wirklich lautete auch Frau Wohlgebrechts Brief ganz verzweifelt. Musste Gerhard sie wirklich verlassen? Genügte es nicht, eine bescheidene Hilfskraft zu engagieren, um ihn zu entlasten? Sie selbst könne vorerst gar nicht daran denken, nach Berlin zurückzukehren. Das arme kleine Frauchen sei noch immer so schwach und hinfällig, dass sie sorgsamster Pflege bedürfe. Dazu der Mann und die große Wirtschaft, die doch auch nicht ganz vernachlässigt werden dürften. Es sei schon ein Kreuz um das Siechtum. Von ihr und allem, was auf ihren Schultern läge, wolle sie aber gar nicht einmal sprechen, sondern nur von ihm. Er möge es wohl bedenken. Die bescheidene Stellung bei ihr sei doch immer eine Art Auskommen. Was wolle er denn anfangen, wenn es wieder nichts würde mit dem Verdienst durch die Feder? Zuletzt kam dann noch die Frage nach Lotte, die in keinem von Frau Wohlgebrechts Briefen fehlte. Das Kind hatte so lange nicht geschrieben. Es ging ihm doch leidlich wohl. Seit Ende Februar hatte sie nichts von ihr gehört. Und jetzt waren sie schon im Mai, von dem man freilich hier oben, so nahe der russischen Grenze, noch nicht viel verspüre. Gerhard hatte den Brief zusammengefaltet und in seine Brusttasche gesteckt. Er wollte ihn morgen Lotte zeigen. Heute Abend würden sie sich, zum ersten Mal, seit sie einander angehörten, nicht mehr sehen. Gerhard wollte um 7 an der Sitzung einer freien literarischen Vereinigung teilnehmen, der ein geselliges Beisammensein in einem Gartenlokal folgen sollte. Lotte hatte sich standhaft geweigert, ihn zu begleiten. Mit ihm allein gab es keine Skrupel mehr für sie. Aber eine Gesellschaft mit ihm besuchen, sich dort der Sitte dieser Kreise folgend als seine Freundin einführen lassen, das brachte sie nicht zu Wege. Gerhard war anfangs sehr verstimmt über diese Entscheidung gewesen. Er hatte Lotte mit Vorwürfen überhäuft dafür, dass sie noch immer an Vorurteile sich klammere, die er nun endlich überwunden wähnte. Aber gerade die scheue, keusche Zurückweichen vor der Öffentlichkeit hatte ihn dann wieder entzückt und gewonnen. Dies Kleinod für sich allein zu besitzen, war es am Ende schon wert, törichten Vorurteilen nachzugeben. Wer weiß, ob in dieser Gemeinde, in der alles der freien Liebe huldigte, nicht am Ende auch andere Augen sich auf Lottes unvergleichlich knospende Anmut gerichtet hätten. Und statt erneuter Vorwürfe, die sie erwartet hatte, hatte er sie so leidenschaftlich an seine Brust gepresst, als ob es schon jetzt gelte, sie einem anderen zu entwinden. Lotte hatte den Abend dazu benutzt, um zu Lena herauszugehen. Erst einmal hatte sie der Schwester einen flüchtigen Besuch gemacht und weder von ihrem Geschäft noch von den angrenzenden Wohnräumen einen Eindruck empfangen. Nun war sie völlig überrascht von dem, was sie zu sehen bekam. Wahrlich, trotz manchen Grolls, den sie gegen Lena auf dem Herzen hatte, ihr Platz war wirklich in Berlin. Sie war zur Großstädterin geboren. Schon das Schaufenster mit seinen geschickt angebrachten elektrischen Flammen, die durch das Arrangement der Blumenauslagen zu förmlich malerischen Effekten gesteigert wurden, machte auf Lotte einen außerordentlichen Eindruck. Darüber das Schild, das in großen, weithin leuchtenden Buchstaben den Namen Lena Weiß trug. Welch eine Fülle von Erinnerungen rief dies Schild an jene Stunden in ihr wach, in der sie selbst, das Herz und den Kopf übervoll von Hoffnungen und Plänen, zuerst vor das eigene, bescheidene Porzellanplättchen, das ihren Namen trug, getreten war. Was war von all den Hoffnungen und Entwürfen übrig geblieben, die sie damals beseelt hatten? Nichts als die Erkenntnis, dass sie nicht dazu geschaffen sei, mitzukämpfen in dem heißen Kampf ums Dasein. Dass sie kein moderner Mensch, keine zielbewusste Kraftnatur sei, die ihr Leben auf eigene Hand zurechtzuzimmern weiß. Keine Persönlichkeit, wie die Großstadt sie braucht und zum Dank dafür auf ihre starken Schultern nimmt. Nichts war sie als eines jener vielen armen Mädchen, zu nichts geschaffen als zu lieben und geliebt zu werden, sich hinzugeben, hinzuopfern vielleicht für ihre Liebe. Und seltsam, was ihr bisher als das höchste Glück, als die Ausfüllung ihres ganzen jetzigen und zukünftigen Daseins erschienen war, ihr Liebesleben mit Gerhard, kam ihr der Position Lenas gegenüber auf einmal nur wie eine flüchtige Episode vor, die ein Windhauch verwehen konnte. Der Boden schien ihr plötzlich unter den Füßen zu schwanken. Alles, was sie gefestigt und abgeschlossen geglaubt, war ihr ins Wanken geraten. Und zum ersten Mal wieder seit langen Zeiten schlugen ihr jene erbarmungslosen Worte ans Ohr, die sie so ahnungsvoll durchschauert hatten. Ja, jede Großstadt ist ein Zwinger, der rot von Blut und Tränen dampft. Drum hütet euch, ihr armen Dinger, denn diese Welt hat schmutzge Finger, weh, wem sie sie ins Herzfleisch krampft. Ihre Lippen hatten es, ohne dass sie selbst es wusste, vor sich hingeflüstert, während sie vor dem glänzend erleuchteten Schaufenster ihrer Schwester stand. Wie war diese seltsame Stimmung nur so plötzlich über sie gekommen? Sie fuhr sich mit der Hand über die Augen. Was war das nur mit ihr? Wie im Fieberbeben stand sie da. So konnte sie unmöglich bei Lena eintreten. Langsam fuhr sie sich mit der Hand über die Stirn, wie Gerhard es ihr zu tun pflegte, wenn sie erregt war. Dann, ohne zu beachten, wie viel dreiste Blicke ihr folgten, schritt sie ein paar Mal vor dem Hause auf und nieder. So, nun war sie wieder die Alte, nun konnte sie Lena begrüßen. Vorn in dem geräumigen Ladenraum hantierte ein junges Mädchen in einer hellen Bluse mit stark eingeschnürter Taille. Sie spritzte die gebundenen Sträuße und die losen, in malerischer Unordnung umherliegenden, abgeschnittenen Blumen an. Ein süßer, betäubender Duft von Veilchen, Maiblumen, Rosen und Tuberosen schlug Lotte entgegen. Als sie das Mädchen nach ihrer Schwester fragte, zeigte dieses mit der Hand nach rückwärts, wo in einem mit Palmen fast verstellten Raum Stimmen laut wurden. »Fräulein sind da drinne«, sagte sie in unverfälschtem Berlinerisch und ohne sich weiter um die Eingetretene zu kümmern, setzte sie ihre Spritze wieder in Bewegung. Lotte suchte sich den Weg zwischen den Palmen hindurch bis in das anstoßende Gemach. Halb erschreckt, halb verwundert, prallte sie einen Augenblick vor dem Anblick zurück, der sich ihr so unerwartet bot. In einem kleinen, ganz in türkischem Geschmack eingerichteten Raum saß auf einem niederen Polster Lena, eine Zigarette zwischen den Lippen. Ihr gegenüber lehnte ein junger Offizier mit beiden Armen auf einem kostbar eingelegten Tisch. Und während er blaue Ringe in die Luft blies, erzählte er Lena eine allem Anschein nach überaus lustige Geschichte. Lottes unerwarteter Eintritt schien die beiden nicht im geringsten zu genieren. Lena sprang auf und umarmte ihre Schwester, und während sie den Arm noch um Lottes Taille geschlungen hielt, stellte sie ihr den Offizier als Leutnant von Stresen, Clotildes und Elisabeths Bruder vor. »Die freilich nichts mehr von mir wissen wollen«, fügte sie lachend hinzu. »Der Herr Leutnant hat mir eben die Kriegserklärung seiner Familie überbracht.« »Unfreiwillig, gnädiges Fräulein, gänzlich unfreiwillig«, fiel Kurt näselnd ein. »Wie Sie sehen, lege ich's Ihnen nicht zur Last«, sagte Lena ihm die Hand reichend, die er nach Lottes Ansicht unnötig lange in der seinen behielt. »Aber Herr Bornstein wird böse sein, sehr böse sogar. Darauf können Sie sich gefasst machen.« Kurt machte ein verblüfftes Gesicht. Daran hatte er noch gar nicht gedacht. Das konnte eklig werden. »Auf mich auch, meinen Sie, Fräulein Lena?« Lena verstand ihn sofort. Der arme Junge saß schon wieder mal in der Klemme und brauchte Bornsteins offene Hand. »Na, lassen Sie gut sein, Herr Leutnant. Ich werde das schon machen. Schließlich, was können Sie dafür, wenn Ihre Mutter und Ihre Schwester so be... sprechen Sie es ruhig aus, so beschränkt sind?« Lena lachte. »Ja, das wollte ich wirklich sagen. Ob man ein Telefon bedient oder Blumen verkauft, bleibt sich doch wahrhaftig gleich.« Da weder Lotte noch Kurt antwortete, fuhr sie fort. »Na ja, ich sehe ja ein, dass ich das alles einstweilen von Herrn Bornstein annehme. Mag Ihnen nicht passend erscheinen. Aber schließlich sind Sie doch nicht meine Richter. Und dann, in einem Jahr, wird das alles schon anders aussehen. Ich denke doch selbst nicht daran, mich Herrn Bornstein so sehr zu verpflichten.« Dabei sah sie, schon wieder heiter, den Leutnant schelmisch von der Seite an, als ob sie sagen wollte, »Machst du's denn besser? Und hast nicht mal Aussicht, dich deiner Verpflichtungen zu entledigen? Und das wissen sie ganz gut und geben doch ihren Segen dazu.« Aber sie sprach es nicht aus. Der gute Junge tat ihr leid. Da Stresens den Unsinn begangen hatten, ohne einen Groschen Vermögen alle ihre Söhne Offiziere werden zu lassen, sollte ihm nicht zur Last gelegt werden. Sie gönnte es ihm gern, dass Bornstein ihn über Wasser hielt. Sie streckte dem Leutnant die Hand entgegen. »Also, Herr Leutnant, auf Wiedersehen. Bornstein können Sie heute nicht mehr erwarten. Der ist in Karlshorst und speist dann im Club. Bitte, sagen Sie Ihrer Frau Mutter und Ihren Schwestern, dass ich trotz Ihrer Verachtung und Ihres Zorns einstweilen noch recht vergnügt am Leben sei.« Kurt nahm nun endlich, und zwar recht widerwillig, seine Mütze. Das war eine Verabschiedung sans phrase. Er wusste nicht recht, ob er sie seiner Botschaft oder der Gegenwart der kleinen Schwester zu verdanken hatte. Jedenfalls war er für den Augenblick entlassen. Bei seiner Verehrung für Lena ein fataler Moment, der ihm indes noch Stimmung ließ zu bemerken, dass Lenas Schwester gleichfalls ein reizender kleiner Käfer sei, beinahe noch hübscher als seine gute Freundin, die Ex-Telefonistin. und die Gigerlkönigin pfeifen, schritt der Leutnant durch den Laden in dem erhebenden Bewusstsein, dass Berlin doch ein jöttliches Pflaster und Kurt von Stresen einer seiner beneidenswertesten Treter sei. Nachdem der Leutnant gegangen war, sah Lotte sich in dem kostbar eingerichteten Raum um. Dann, immer ohne ein Wort zu sprechen, blickte sie lange auf ihre Schwester. Lena wurde die Schweigen endlich unbehaglich. »Was siehst du mich denn so merkwürdig an, Lotte?« »Ach so!« Und sie blickte an sich herunter auf das schicke, helle Frühjahrskleid, das sie trug. »Du wunderst dich, dass ich die Trauer abgelegt habe?« Bornstein mochte das nicht. Er sagt, Trauerkleider, das macht einen schlechten Eindruck in einem jungen Geschäft. Noch dazu in einem Blumengeschäft, wo alles bunt und heiter sein soll. »Und du tust alles, was Herr Bornstein wünscht?« Lena lachte laut auf. »Das fehlte noch!« »Aber hier im Geschäft, weißt du, muss ich mich schon ein bisschen nach ihm richten, weil er mir doch alles Geld dafür vorgestreckt hat.« Lotte sah ihre Schwester nachdenklich an. »Freilich, da hat er viel für dich getan. Und ich meine immer, wenn jemand so viel für einen tut...« Und sie sah missbilligend auf den Platz, auf dem der Leutnant zuvor in breiter Behaglichkeit gesessen hatte. Lena verstand sie sofort. »Nein, Lotte, du bist zu komisch. Ich glaube wirklich, du bildest dir ein, Bornstein und ich wären Liebesleute und er hätte ein Recht auf mich.« Sie knipste den Nagel des Daumens und des dritten Fingers zusammen. »Noch nicht so vieles zwischen uns. Gute Freunde sind wir, weiter nichts. Schön dumm wäre ich, wenn ich mich auf was anderes einließe. Heiraten tut er mich ja doch nicht. Und was habe ich nachher?« Lotte war totenblass geworden. Wie die Posaunen des jüngsten Gerichts tönten ihr Lenas leicht und fröhlich hingeworfene Worte im Ohr. »Heiraten tut er mich ja doch nicht. Und was habe ich nachher?« »Herrgott, Lotte, was ist denn mit dir? Du siehst ja kreideweiß aus.« Lena nahm die halb Ohnmächtige erschreckt in den Arm. »Fräulein, Fräulein, schnell holen Sie den Portwein vom Buffet. Meiner Schwester ist nicht gut.« Halb tot, mit geschlossenen Augen lag Lotte in Lenas Arm. Erst nachdem sie ein paar Tropfen von dem schweren Wein getrunken hatte, kam wieder Leben in ihr blasses Gesicht und ihre eiskalten Hände. Lena streichelte sie und überredete sie gutmütig, nach vorn mit ihr in den Laden zu gehen. »Die Luft ist nicht gut hier in dem kleinen türkischen Loch«, sagte sie sich zum Scherz zwingend, denn Lottes Zustand flößte ihr ernsthafte Besorgnis ein. »Komm, wir gehen in den Laden. Die Tür nach der Straße ist auf, da bekommst du frische Luft. Du setz dich in ein Eckchen und ich tue derweil meine Arbeit.« Lotte folgte ihr mechanisch. Nach und nach wurde ihr wirklich besser. Lenas muntere Tätigkeit brachte sie auf andere Gedanken. Wie sie die Schwester so heiter hantieren sah, musste sie daran denken, wie recht der Vater und Franz Krieger gehabt, dass sie für ein Mädchen wie Lena keine Gefahr darin sahen, in Berlin einen Beruf zu suchen. Lena hatte wirklich das frische Zugreifsche, auf das der Vater seine Hoffnung für sie gesetzt hatte. Wie Lotte so nach Haus zurückdachte, fiel ihr gleichzeitig ein, wie lange sie nichts von der Heimat gehört und wie viel länger noch sie selbst nicht geschrieben hatte. Ein letzter, gutherzig, fürsorglicher Brief von Franz Krieger lag noch immer unbeantwortet zwischen ihren Geschäftsbüchern. Mein Gott, wenn er wüsste! Er, der sie noch immer lieb zu haben schien, der sich noch immer um sie sorgte. Nein, sie konnte ihm jetzt nicht schreiben, gerade ihm nicht, um nichts in der Welt. Ende von Abschnitt 10.